Gondel an ein achtbeiniges Ross. Er reitet durch die Finsternis, ist der mächtigste Asensproß. Voraus fliegen zwei Raben, die künden ihm von der Welt. Voraus rasen zwei Wölfe, die zerreißen, was sich entgegenstellt. Herr der Magie und der Runen, Führer der Willen, ja. Motorlenker der Schlachten, heil dir. Herr der Magie und der Runen, Führer der Willen, ja. Motorlenker der Schlachten, heil dir. Germanenland, du liegst am Boden, getreten und geschmäht. Wenn auch deine Feinde lachen, es ist noch nicht zu spät. Noch gibt es Eier, die zu den alten Göttern stehen. Wir werden siegen oder nach Valhalla gehen. Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Motorlenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Motorlenker der Schlachten, heil dir! Schlachten! Heil!